dass wir nächste Woche Bahnhof. Hallo, liebe Landfunker. Ja, ich höre euch gerade live hier bei der Aufnahme für die aktuelle Folge. Ich kann nur immer wieder sagen, ihr seid großartig. Ich lache mir hier einen weg, das gibt's gar nicht. Ja, einfach nur mal so, einen schönen Gruß an euch, macht's weiter so. Ich freue mich wirklich auf jede Live-Sendung und ja, ich muss ehrlich sagen, ich höre mir das sogar anschließend nochmal an, wenn es dann im Podcatcher aufschlägt. Also in diesem Sinne, einen schönen Gruß aus dem Versuchslabor, euer Klaus, servus. Und dann stimmt das gar nicht mit dem Landesamt.